Du in kleinsten Dosen machst du dir in die Hosen. Denn ein Gefühl von Sicherheit, das stellt man dir sehr gern bereit. Du brauchst keine Inder, denn du hast deine Kinder. Und das Gefühl von Sicherheit, das hält man stets für dich bereit. Backbord, Steuerbord, behältst die Übersicht. Du bist weder Ober, noch bist du Unterschicht. Du hast ein, zwei Autos und vielleicht ein Haus. Deine Frau, die arbeitet, die nennst du süße Maus. Deine zwei, drei Kinder, die machen Abitur. Und den Schwiegereltern, den schenkst du eine Kur. Dein Herz ist groß, dein Blick ist weit. So down to earth und trotzdem blitzgescheit. Man sagt, du seist offen, sogar liberal. Isst gern vegetarisch, doch manchmal gibt's auch Aal. Schon in größeren Dosen machst du dir in die Hosen. Und kein Gefühl von Sicherheit, das bietet dir sich weit und breit. Noch zu viele Inder und viel zu wenig Kinder. Und kein Gefühl von Sicherheit, das bietet dir sich weit und breit. Backbord, Küchenbord, wo bleibt die Übersicht? Du warst niemals Ober und bist bald unter Schicht. Nur ein altes Auto, keine süße Maus. Deine Frau, die arbeitet, die wohnt nicht mehr zu Haus. Für deine zwei, drei Kinder bist du nicht mehr top. Deine Schwiegereltern, für die bist du ein Flop. Dein Herz wird schwer, du blickst nach oben. So down to earth, glaubst du, du seist am Boden. Du bist nicht mehr offen, du bist eher krass. Und die Presse wundert sich, woher kommt all der Hass.